Wiederholung in drei Abschnitten. Herr Vogel, Sie wohnen seit 3 Wochen zusammen mit Ihrer Frau in einem Altersheim im Münchner Osten, dem sogenannten Augustinum. Mit 34 Jahren wurden Sie Münchner Oberbürgermeister, waren später Minister, Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender der SPD. Vor kurzem sind Sie 80 geworden. Ihre Frau ist 79 Jahre. Herr Vogel, haben Sie sich schon an Ihr neues Zuhause gewöhnt? Es dauert nach Umzügen immer eine gewisse Zeit, sich einzuleben, aber wir haben das einigermaßen geschafft. Natürlich müssen wir uns an den Rhythmus hier gewöhnen. Das Mittagessen beginnt um 12 und um 1 muss man spätestens unten im Saal sein. Naja, die meisten Menschen hier müssen wir auch erst kennenlernen. Meine Frau und ich haben jedenfalls festgestellt, dass wir zu den Jüngeren gehören. Hier sind wir sozusagen die Jugend. Das ist eine Erfahrung, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Warum sind Sie jetzt in ein Altersheim gezogen? Den Antrag haben wir vor 4 Jahren gestellt, als meine Frau zunehmend Schwierigkeiten hatte, die steile Treppe zu unserer Wohnung hinaufzugehen. In den letzten Jahren habe ich sie immer mit ihren Einkaufstüten unten abgeholt. Das wurde doch sehr, sehr mühsam. Man meldet sich also an und wartet, bis eine Wohnung frei wird. Der Umzug war eine Kopfentscheidung. Man sollte diesen Schritt tun, solange man noch einigermaßen beieinander ist. Wenn man wartet, bis es nicht mehr geht, dann kann man kaum noch Einfluss nehmen und hat keine Zeit mehr, mit den Menschen bekannt zu werden. Ende des ersten Abschnitts.